Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. 7. August 2013, es ist 20.21 Uhr, Mittwochssitzung AG Geldordnung. Wir machen schnell das Organisatorische. Aufnahme mache ich. Wortmeldungen machen wir, solange es einigermaßen gesittet läuft, im Mumble-Chat. Verabschiedung, Protokoll der letzten Sitzung und Aufnahme der letzten Sitzung. Gibt es dort irgendwelche Einwände, Widerreden oder sowas? Dann sind die so verabschiedet. Übersicht offener Aufgaben und Projekte können wir, glaube ich, heute... das können wir mal schnell machen. Denn da ist einiges passiert. Und zwar habe ich bei Patrick und Axel die Sachen nachgefragt, die wir letzte Woche besprochen haben. Die wollen dort jetzt demnächst wieder rangehen und dann auch darüber informieren, wie es weitergelaufen ist. Dann habe ich die Videos im Wiki teilweise neu eingestellt und Updates gefahren auf der Wiki-Seite. Das ist eigentlich auch alles jetzt, glaube ich, im grünen Bereich. Und ja, da haben wir noch den Punkt Navigationsleiste des Wiki. Da hat ja Bunky das letzte Mal gesagt, er macht da mal was. Das ging auch über die Mailingliste. Zum Schluss habe ich das dann nochmal überarbeitet und habe da eine neue Navigationsleiste erstellt. Es gab leider kaum Resonanz. Jetzt mal meine Frage, wollen wir das so lassen, wie es gerade ist? Also das letzte, was ich gemacht habe. Oder ist jemand anderer Meinung? Wisst ihr überhaupt, wo wir uns gerade befinden? Also ich habe ja zwischen deiner Version und der vorigen keine großen Unterschiede erkennen können. Was hast du denn geändert? Ich habe 3 Zeilen gemacht, was vorher nur 2 Zeilen waren. Also vorher waren ja nur die Punkte alle hintereinander geschrieben. Ich habe es jetzt in 3 Zeilen geändert und versucht, so ein bisschen thematisch zusammenzufassen. Also ganz oben Selbstverständnis, Ziel, Geschäftsordnung und also alles organisatorische, Kommunikationsmittel, Protokolle, Pads und Podcasts. Darunter dann eigentlich mehr das Inhaltliche, die Themen, Podiumsdiskussionen, grillfeste Videos, Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, Abstimmung und Ergebnisse und ganz unten dann FAQ, Quellen, Seitenverzeichnis, Blog und die Mitgliederliste. Ja, finde ich prinzipiell nicht schlecht. Kann man denn dann noch irgendwie vorher schreiben? Genau das, was du gesagt hast, also organisatorisches, inhaltliches und weiteres, irgendwie, dass man so die Struktur auch gleich erkennt? Kann man natürlich machen. Gibt's da irgendwie eine Meinung zu hier? Ja, gut. Wo finde ich AK interne Bildung? Gibt's nicht mehr. Also meine Bilderchen sind weg? Nein, die Seiten existieren noch, aber es gibt keine Überschrift mehr, AKs und Teams. Und wo finde ich das? Seitenverzeichnis. Seitenverzeichnis und dann links Arbeitskreise und Teams, / AK interne Bildung. Finde ich nicht. Da, doch, AK interne Bildung, da ist es. Ja, ich habe das auch. Also die Seiten sind nicht gelöscht, sie sind jetzt wie gesagt einfach nur oben mal, also AKs und Teams läuft ja eigentlich nur noch das interne Bildung, was anderes läuft ja nicht mehr. Guten Abend zusammen. Guten Abend. Wie wollen wir das jetzt machen? Ich kann da gerne, wie gesagt, was davor schreiben. Ich meine, es ist eigentlich selbsterklärend. Eigentlich muss man es nicht unbedingt, aber wenn ihr wollt, kann ich das gerne machen. Will da jetzt jemand hier irgendwie einen Antrag stellen und wir darüber abstimmen oder so? Nee, mach einfach. Jemand was dagegen, dass ich da irgendwas davor schreibe? Dann müsst ihr mir nur noch sagen, was ich davor schreiben soll. Organisatorisches, inhaltliches ist und weiteres. Weiteres ist gut, ja, sonstiges. Na, ich denke mir irgendwas aus. Ich nehme mal einen Zettel und dann schreibe ich das da mal drauf. Gibt es sonst noch irgendwas zu den Punkten? Aktuelle To-Do-Liste? Ja, da könnte ich vielleicht kurz was zu sagen. Und zwar zu dem Thema, also es sind ja 3 Themen, wo ich da stehe. Das eine ist diesen Kaminabend zum Thema, was ist Geld? Das zweite war das Thema Inflation und das dritte war das Thema Eigenkapital. Zum Thema, was ist Geld, hatte ich ja mal vorgeschlagen, ob sich da vielleicht ein anderer den Hut aufziehen will, einfach aus dem Grund, dass dieses Thema besonders immer drei Protagonisten anzieht, welche sind Axel und Arne und ich. Und ich denke, dass die AG genug Input von dieser Seite bekommen hat. Es wäre vielleicht spannender, wenn da andere irgendwie die Diskussion führen würden, damit man vielleicht auch irgendwie mal zum anderen Ansatz oder Konsens oder wie auch immer kommt. Ich habe das Gefühl, ansonsten wiederholt sich einfach nur das, was wir schon im Grillfest hatten und regelmäßig wieder auf der Mailingliste. Das ist vielleicht nicht so spannend. Aber es ist nur jetzt ein Vorschlag. Also ich will das damit nicht strikt abgeben. Es ist nur eine Erwägung. Wo ist das? Was denn? Wo finde ich das? Na, wenn du auf unsere Seite Grillfeste gehst, da hast du die Pro- und Kontraposition und da ist auch die Aufnahme. Und ja, ansonsten, wenn du die Mailingliste verfolgst, also unter anderem beim Thema Tage 3, wurde das Thema auch wieder diskutiert, sehr intensiv. Es hängt natürlich unmittelbar damit zusammen. Also mein Vorschlag zu diesem Kaminabend, den hatte ich damals gemacht, als es mit diesem Tage 3 losging, weil natürlich diese Frage ganz fundamental dafür ist, wie man Geld organisiert. Jetzt haben wir sehr viel über Tage 3 gesprochen, auch sehr kontrovers. Und ich denke, wir kommen halt unter anderem deshalb nicht weiter, weil wir diese grundsätzliche Frage nicht am Anfang geklärt haben. Insofern hat halt jeder so seine eigene Vorstellung davon, was denn nun Geld sei und dementsprechend auch völlig unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man es am besten organisiert. Und es wäre sicherlich für die AG und im Sinne der Tage 3 Diskussion sinnvoll, wenn man dieses Thema mal zum Abschluss brächte. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob, wie gesagt, wir drei da jetzt wirklich weiterführend sind. Also vielleicht kann das den Ball irgendwer aufnehmen und vielleicht mit anderen Worten probieren, zu einem Konsens zu kommen. Ja, wie soll das jetzt ablaufen? Ja, Kamingespräch, denke ich, ist eine relativ freie Diskussion eigentlich über ein gesetztes Thema. Es wäre sicherlich nicht schlecht, wenn irgendwer dazu mal einen Text verfasst, über den man dann eben diskutieren kann. Ich hatte ja schon im Zuge von Tage 3 mal so eine Zusammenfassung, eine Konsolidierung der Diskussion probiert und auf die Mailingliste gestellt. Jetzt könnte man natürlich nochmal diesen Thread durchflöhen und probieren, daraus eine entsprechende Konsolidierung der verschiedenen Ansichten über das Thema Geld zusammenzufassen und dann eben nochmal durchzudiskutieren. Also ich glaube, wir sind nicht wesentlich weiter im Grunde wie vor einem Jahr, als wir das Grillfest hatten. Also es gibt da eben die, sag ich mal, etwas pragmatische Fraktion, die das ganze Geldthema eben mehr, wie soll ich sagen, hemdsärmlich angeht. Und dann gibt's halt hier den arnischen Ansatz oder so, der eben probiert da ein sehr theoretisches Konstrukt aufzubauen, was sicherlich nicht verkehrt ist, aber was ich eben nicht besonders zielführend finde, vor allen Dingen nicht für unsere Zwecke. Und da muss man jetzt eben einfach gucken, inwieweit sozusagen dieses theoretische Modell, das Arne da vorschlägt, eine Vorfestlegung ist, die uns von anderen Lösungen halt einfach abhält. Und ich denke, dieses Thema wird auch unter anderem deshalb so kontrovers diskutiert, weil eben klar ist, dass es entweder in die eine oder in die andere Richtung dann geht. Sprich, was Axel immer sagt, also entweder zurück zum Goldstandard in irgendeiner Form oder eben zu einem wahrhaft endogenen Geldsystem. Und dafür ist natürlich ganz entscheidend, wie man eben Geld sieht und wie man es interpretiert. Also ja, ich melde mich garantiert dafür an, aber vor der Bundestagswahl nicht. Ja, und ich möchte erstmal auch unsere Seite oder meine Seite da auch ein bisschen nach vorne bringen, um da auch eine Basis zu haben, um so einen Kaminabend zu gestalten und darüber zu diskutieren und so weiter. Also jetzt ohne irgendwelches schriftliches Material da jetzt einen Kaminabend da reinzugehen, das will ich jetzt so nicht. Und gerade die Euvecon, da werde ich auch nochmal versuchen, gewisse Leute auch anzusprechen, die mir helfen, so eine Webseite, die nicht im Wiki dann eben halt auch existiert, da auf die Reihe zu bekommen. Ich habe eine Webseite, wo ja schon ein paar Grundlagen da drin sind, wo auch gesagt wird, was ist überhaupt der Sinn des Geldes, wofür ist es eigentlich da, ja? Und da muss man sich ja auch im Klaren werden. Insofern gebe ich dir, Patrick, da vollkommen recht, dass man da vielleicht auch mal einen anderen Blickwinkel rein bekommen sollte. Aber von meiner Seite, ich bin ja von AMT auch da angesprochen worden, wird das erst nach der Bundestagswahl stattfinden. Ja, also ich denke, das Thema ist ein Dauerbrenner. Ich denke, das hat keine Zeit. Das kann jetzt sein oder später. Das ist ja im Prinzip auch. Das ist ja die Grundlage unserer AG im Prinzip. Also von daher kann man das immer wieder zu jedem Zeitpunkt machen. Ich habe nämlich jetzt keine Lust, da jetzt mehr Verwirrung reinzubringen. Ich finde ja schon, wir haben vielleicht jetzt nicht überall Konsense, ja, ich glaube, Plural und so weiter, Form davon, aber wir haben doch einen Trend, eine Tendenz, die eigentlich ja doch auch hingeht zu mehr Verblähen, dass das Geld eingesetzt werden soll, um mehr Sozialgerechtigkeit hinzubekommen und so weiter, und dass die Kluft zwischen Arm und Reich jetzt nicht weitergeht, was auch im Desinteresse eigentlich des Staates für Bundesrepublik Deutschland ist, und wir eben Regelungen finden. Wir haben gestern Abend sehr, sehr spät nach Mitternacht über Regelkreise gesprochen, da dementsprechend auch da mal die definiert werden sollten, die Rahmenbedingungen, was eben gesetzliche Rahmenbedingungen auch sind, die dann man nicht überschreiten sollte, ja, dass dann eben auch Leute durchaus ins Gefängnis wandern, wenn sie eben halt Steuern oder so weiter hinterziehen. Das gehört auch mit Geldordnung, das gehört auch mit zu Geld, und dass man dann sagen kann, nee, wir können jetzt nicht die Geldmengen einfach x-beliebig dementsprechend ausweiten, ne? Diese keynesianische totale liberale Geschichte und so weiter fahren und so weiter, das denke ich ist auch falsch. Insofern sage ich mal, bin ich erstmal zufrieden, dass hier eine Tendenz drin ist, um zu sagen, okay, wir wollen doch paar Bremsen Bremsen ist jetzt das falsche Wort, paar Regelungen hereinbringen, um das ein bisschen zu steuern, so dass eben halt auch die Friseurin, da haben wir gestern uns auch intensiv drüber unterhalten, auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern einen fairen Lohn bekommt. So sehe ich zumindest einen Konsens, der ja jetzt hier in der AG Geldordnung und Finanzpolitik tendenziell dahin geht. Und das freut mich doch durchaus zu hören. Nikolai Hähnle hat sich ja gestern sehr gut auch eingebracht, auch in diese Richtung und so weiter. Finde ich sehr positiv. Ach, ist der wieder aktiv? Ja, er ist gestern revivaled. Oder recycelt worden, wie auch immer. Ich glaube, Matthias hat ihn eingeladen. Ich weiß jetzt nicht, jedenfalls war er gestern wieder da. Und dann gab es dann doch abends noch hier in der AG Geldordnung und Finanzpolitik nach dem Treffen in der, wo war es jetzt, nicht internationalen Koordination, Rudi weiß da Bescheid, in welchem Raum und so weiter. Wir hatten ja da eine abendliche Diskussion gehabt. Dann ging es dann eben weiter. Diese Diskussion wurde dann fortgeführt und Nikolai hat sich da doch sehr intensiv hereingebracht und anscheinend hat er doch einige, ja, ich sag mal, Angriffe gegen ihn oder so oder Kritik besser verarbeitet und scheint so, als würde er sich jetzt mehr wieder einbringen wollen, und das finde ich sehr gut. Ja, das würde mich auch freuen. Weil er ein sehr scharfer, guter Analytiker ist, der auch mit sehr, sehr gutem Basiswissen daherkommt und eben halt auch seine Argumentation auch eben mit diesem Wissen auch hinterlegen kann, er sehr, sehr gut formulieren kann und so weiter. Also ich denke, solche Leute brauchen die Piraten und gerade auch hier die AG. Also sehr, sehr wichtiger Mensch aus meiner Sicht. Namen genannt. So, was heißt das denn dann jetzt für diesen Kaminabend? Das heißt, du und AMT, ihr kümmert euch darum und würdet es dann irgendwann nach der Wahl vorbereiten? Ja, ich denke, ich werde das mit AMT machen. Der kann ja sich wesentlich besser ausdrücken wie ich und so weiter. Vielleicht sagen wir auch dazu, dass man das auch so ein bisschen international auch handhabt, ja, dass man da auch internationale Piraten oder Medien und so weiter vielleicht da auch da zum Zuhören oder wie auch immer verdammt einzuladen. Also AMT und ich denke, wir werden diese Sache angehen, wir werden das verdichten auf der Euvicon und so weiter, wann das dann eben stattfinden kann. Okay, haben wir den Punkt dann abgehakt jetzt, Patrick? Ja klar, trag halt mich aus. Nicht ich, du. Gut, dann trage ich mich aus, wie auch immer, und trage AMT dann ein als Zuträger. Okay, mache ich weiter mit der TO. Festlegung Protokollführer machen wir wieder alle, soweit es geht, und ich mache es in Zwicky. Jemand was dagegen? So, in der Zwischenzeit habe ich unsere Navi-Leiste überarbeitet. Habt ihr das alle gesehen? Schaut es euch an. Ich habe links nochmal den Link gepostet im Rahmen. Versammlungsleiter mache ich. Jemand was dagegen? Dann ist das so beschlossen. Tagesordnung. Wir haben nur zwei Tagesordnungspunkte. Die können wir dann von oben nach unten abarbeiten, würde ich vorschlagen. Jemand was dagegen? Dann machen wir das so. Top 1 ist von Patrick. Bitte. Moment. Genau. Ich wollte einfach ein Thema in die Arena werfen. Ich denke, wir sind jetzt soweit, das zu diskutieren. Ich hatte das damals schon als Anhang zum Thema Refinanzierung gebracht. Da ist es aber irgendwie untergegangen. Da wir aber uns jetzt aber so intensiv über das Thema endogenes und exogenes Geldsystem unterhalten haben, macht es, glaube ich, Sinn, jetzt dieses Thema Kreditbegrenzung und Möglichkeiten der Kreditbegrenzung zu diskutieren. Und ich hatte da jetzt eben damals ausgeführt, dass wir im Moment eben probieren, über die Mindestreserve das Eigenkapital und die Besicherung irgendwie die Kredite zu begrenzen, aber dass das im Kern eben wirkungslos ist, weil es sich da jeweils um endogene Größen handelt. Also da wollte ich eventuell eine Diskussion zu führen, aber wenn wir sagen, im Wesentlichen stimmen wir dem so zu, und das schien mir auf der Mailingliste der Fall zu sein, dann könnten wir das ja vielleicht auch einfach zur Abstimmung stellen. Da wollte ich einfach mal Meinung einhören, ob wir da vielleicht vorher auch nochmal einen Kamin zu Abend zu veranstalten oder irgendwas, oder ob wir dann sagen, der Konsens scheint ausreichend groß zu sein, dass wir da einfach das nächste Thema abstimmen können. Also ich persönlich glaube, dass das wirklich Konsens ist, aber trotzdem würde ich gerne so eine Art Audioaufzeichnung mit Diskussion, das muss gar kein, also es kann wirklich ein kleines Kamingespräch sein, was wir vielleicht zu zweit oder so ein paar Leute aus der AG dann führen, um genauer zu erklären, und das würde ich dann irgendwo noch verlinken und gut ist. Also ich glaube, dass wir den Konsens genauer definieren müssen, denn so wie es jetzt da steht, ist es für mich kein Konsens, weil es eher tendenziös ist und ja nicht objektive Darstellung sich handelt. Aber die Grundaussage, die dahinter steht, würde ich schon unterstützen. Aber ich würde es dann halt umformulieren oder anders gliedern, so wie ich schon auch den Vorschlag gemacht habe auf der Diskussionsseite. Ja, da schließe ich mich dann doch mal Piratos an. Gerade nachdem das, was Wischer gerade gesagt hat, vielleicht wäre ein Kaminzimmergespräch nicht schlecht, um dann vielleicht noch ein bisschen was umzuformulieren. Gut, also ich denke, dann werde ich dazu einfach mal einladen. Das können wir dann gleich wieder auf die To-Do-Liste packen. Also ein Kaminzimmergespräch zum Thema Mittel der Kreditbegrenzung. Und mal gucken. Ich bin nächste Woche vermutlich auf Dienstreise. Vielleicht können wir es ansetzen für übernächste Woche. Moment, übernächste Woche? Ja, übernächste Woche ist, glaube ich, ganz gut. Dann ist es immer donnerstags oder so, haben wir immer die Kaminabende gemacht, oder ist ein anderer Tag vielleicht günstiger? Ne, Donnerstag ist gut. Okay, gut, dann legen wir uns mal fest, dann würde ich für nächsten Donnerstag, also jetzt nicht diese, also nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche, zu einem Kamingespräch einladen. Ist dann der 22., ja? Genau. Wenn du magst, guck dir ruhig das an, was ich geschrieben habe, ob das verständlich ist, wie ich das meine. Mhm, mache ich. Danke für die. Dass wir denn da irgendwie, in die Richtung oder ähnliche Richtung das irgendwie umstrukturieren können. Gut, gibt's noch Redebedarf zu dem Top? Dann kommen wir zu Top 2, Wiki aufräumen. Sascha stellt einen Antrag. Ich möchte euch bitten, mal beide Seiten aufzurufen, die er dort verlinkt hat. Meine persönliche Meinung dazu ist okay, also wir können das gerne so machen, nur was ich nicht machen möchte, ist, dass wir die Videos mit zu den Quellen packen. Die sollten wir als extra Punkt in unserer Navigationsleiste behalten, ist meine Meinung. Und was ist der Hintergrund dieses Vorschlags? Er möchte es halt ein bisschen straffen, ein bisschen besser strukturieren. Nee, ich meinte, dass die Videos keine Quellen sein sollen. Weil sie da nicht gefunden werden. Die Überschrift Videos unter dem Punkt Inhaltliches wird eher angeklickt, als unter Sonstiges auf Quellen zu gehen. und dann die Videos zu finden. Die Quellen werden, glaube ich, nicht so häufig angeklickt wie die Videos, weil der Mensch gerne sieht und wenn er sieht, oh, ein Video, da schaue ich doch mal, was bieten denn die Geldsystempiraten hier so an Videos an? Naja, ich sehe so, es gibt zwei Arten von Videos. Es gibt sozusagen unsere Videos, die sollten da oben bleiben bei unserem inhaltlichen. Aber man kann durchaus auch unter Quellen eben einfach auf Videomedien verweisen, die genauso Quellen sind wie Audiomedien oder schriftliche Medien. Ja, aber Sascha hat dann unter Quellen eben genau diese Videos, also diesen Link. Ja, ich würde so machen, wie Patrick sagt, hier Videos lassen, aber da nicht unsere Videos reinpacken, sondern unsere prominent oben reinpacken ins Navi. Dann könnten wir es natürlich oben auch als AG-Videos bezeichnen und unter Quellen dann nur und da unter externe Videos oder so. Genau. Dann würden zum Beispiel die Vorträge von Experten, also der untere Punkt der Videos, da die Piratenfraktion lädt ein. Das könnte dann wiederum unter die Quellen, ja? Nee, wenn wir, also ich würde es so sehen, wenn jetzt jemand, also wenn wir etwas tun, wenn wir eine Podiumsdiskussion haben, die wir aufnehmen oder wie auch immer, dann kommt die unter Navigation-Videos. Das ist ja unser Inhalt. Nee. Die läuft unter Podiumsdiskussion. Ach so, okay, gut. Aber also wenn wir jetzt zum Beispiel der AK interne Bildung ein tolles Video gemacht hat, dann können wir das ja unter Inhaltliches dort verlinken. Wenn aber jemand jetzt zum Beispiel einfach auf irgendwelche Filme zum Beispiel verweist, die es im Internet gibt oder Vorträge wie von Stephen Keen oder so, die halt unter YouTube zu finden sind oder was auch immer, also sprich einfach Quellen Dritter, die wir aber für interessant oder relevant halten, dann sollten die unter Quellenvideos dort verlinkt werden. Ja, das ist genau das, was ich gerade sagte. Okay, da habe ich falsch verstanden, Entschuldigung. Also wie gesagt, die Podiumsdiskussion und Grillfeste haben sowieso eigene Unterpunkte unter Inhaltliches. Und dann gibt's ja bei den Videos halt eigentlich die Videos entweder von der AG interne, der AK interne Bildung oder von AG-Mitgliedern auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel auf der Euvicon oder das, was Piratos mal gemacht hat, damals in der LGS in München. Also mein Vorschlag wäre, in der Navi-Leiste unter Inhaltliches den Punkt Videos umzubenennen in AG-Videos und Sascha mitzuteilen, dass er unter Quellen dann bitte, wie gesagt, auf unserer jetzigen Videoseite der letzte Punkt Vorträge von Experten kann er damit reinpacken. Und wenn wir sowas haben, wie zum Beispiel jetzt von unser gerade abgestimmten Seite Bubble Economy, da sind ja auch Videolinks, die könnte man da dann auch mit reinhauen zum Beispiel. Genau, das sind so eine typischen Vertreter. Also Videos von Externen, nicht von AG-Mitgliedern oder der AG insgesamt, richtig? Genau. Müssen wir darüber abstimmen oder hat jemand eine andere Meinung? Ist jemand dagegen? Dann schlage ich vor, dass ich Sascha eine Mail schreibe und ihm das Ergebnis so mitteile, dass wir also, dass er die so umbauen kann, aber bitte bei den Videos nur externe und nicht die ersten Punkte, das werde ich ihm schon verklickern dann. Noch eine Anmerkung, also dieser Punkt Fragen an die Bundesbank, der in der alten Version vorhanden ist, der ist in der neuen irgendwie, also das finde ich schon ganz cool, so diesen Unterpunkt. Der fehlt jetzt in der neuen Version. Okay, in der neuen fehlen, glaube ich, auch die Zitate, ne? Also das Bundesbankzeug ist schon halt drin, halt im Inhaltsverzeichnis. Unter D. Ja, das ist ja das, was aktuell ist, aber Sascha will ja das andere haben. Und da ist es nicht drin. Nee, ich habe jetzt in Saschas geguckt. Und wo steht das? Unter Quellen, Homepages und offizielle Dokumente von Organisationen oder Institutionen. Oh, ja. Unter Dividora, ne? Deutsche Bundesbank. Yes. Nur die Fragen sind da halt auch nicht drin, das stimmt. Also nochmal verlinkt halt, ne? Ja. Ja, man findet alles, ne, wenn man will. Also nochmal abschließend, soll ich Sascha das so mitteilen, wie wir es gerade besprochen haben, oder gibt es da noch Änderungsvorschläge? Ja, mal eine ganz generelle Frage. Ich habe, als ich beim allerersten Mal auf die Seite Quelle gekommen bin, fand ich das irgendwie so ein bisschen komisch, hier so die fetten Headliner zu haben und darunter dann einen einfachen Link. Man könnte natürlich den Bildschirmplatz auch dahingehend nutzen, dass man einfach ein bisschen andeutet, was sich denn hinter dem Link dann finden wird. Vielleicht ist das sinnvoll, muss aber nicht sein. Also man kann auch einfach auf den Link klicken, aber ich denke, der normale Internetbenutzer wird vielleicht irgendwie sowas erwarten, wie Bullet Points oder irgendwie sowas, dass man so ein bisschen so eine Vorstellung davon hat, wie es weitergeht. Jetzt musst du mir kurz sagen, wo du gerade bist. Auf der bisherigen Quellenseite oder auf dem Vorschlag von Sascha? Na, ich bin jetzt auf der Seite von Sascha. Da sieht man zum Beispiel Quellen- und Literaturhinweise und dann drunter gibt's halt einfach einen Satz. Hier geht's zu den Quellen- und Literaturhinweisen. Also abgesehen davon, dass es etwas redundant ist, ist es auch etwas inhaltsleer. Also da in der Textpartie könnte man vielleicht vor diesem Satz irgendwie andeuten, was sich denn da so findet an Quellen zum Beispiel. Ohne dass man das jetzt dann jedes Mal pflegen müsste. Also einfach nur so generelle Angaben, keine Ahnung, sowas wie Vorlesungsfolien, öffentliche Publikation der Bundesbank, bla bla bla, Statistiken, Zahlenmaterial. Einfach, dass jemand, der sozusagen tatsächlich sich die Mühe macht, auf diese Quellenseiten zu gehen, so ein bisschen an die Hand genommen wird, damit er sich nicht hier durch die Punkte immer durchklicken muss, bis er das gefunden hat, was er eigentlich wirklich sucht. Also eine Art Inhaltsangabe. Ja, aber eben ganz grob, damit man sie nicht immer editieren muss, jedes Mal, wenn sich da was ändert. Es hilft vielleicht auch dann, wenn jemand irgendeine tolle Sache hat, die er gerne einstellen will, dass er dann ein bisschen systematischer die ablegt. Weil was der eine vielleicht für ein offizielles Dokument halten könnte, könnte der andere für Literatur halten, was weiß ich zum Beispiel, ja. Dass das dann so ein bisschen durcheinander geht. Ja, das finde ich gut. Unsere Zitate-Seite, die ist oberalt und wird auch überhaupt nichts gemacht. Im Grunde genommen kann man die lieber rausschmeißen, oder? Och, ich habe gerade ein gutes Zitat gefunden, von daher. Man sollte wenigstens dann diesen Satz Zitate ohne Quellenangaben gern gelöscht, das war kein Scherz und sowas alles, was dahinter kommt, nochmal rausschmeißen. Ja, das macht keinen Sinn. Ja, gut, das werde ich dann auch nochmal mir anschauen. Aber okay, der Vorschlag ist gut, gefällt mir. Dass da noch eine kleine Inhaltsangabe in den Unterpunkten kommt. Und der zweite Punkt ist halt, wie gesagt, bei den Videos dann nur externe und nicht die AG-internen Videos und dann passt das auch. Und ich ändere jetzt nochmal unsere Navi-Leiste und schreibe nicht Videos, sondern AG-Videos oder Videos der AG. Ne, AG-Videos. Okay, noch jemand Redebedarf zum Wiki aufräumen? Dann kommen wir zu Top Sonstiges. Abstimmung Bubble Economy ist beendet. Der Link steht im Pad. Ich bastel mir daraus halt eine Wiki-Seite, so wie gewohnt, mit identischem Inhalt und auch mit dem Verweis auf die Videos dazu. Und ja, ich glaube, viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Oder möchte jemand noch was dazu sagen? Ja, vielleicht nur. Ich meine, ich war letzte Woche leider nicht da. Deswegen habe ich jetzt die letzten zwei Tage was zu geschrieben und auch heute nochmal auf der Mailingliste, wie ich mir das besser vorstelle, wie es aussehen könnte. Vielleicht könnte mir Patrick da Rückmeldung geben, ob es sich denn lohnt, da eine Überarbeitung anzustreben. Ja, kann man machen. Also ich fand deine Einwände gut. Die Frage ist halt nur, ob man, also ich, das Ganze war ja im Prinzip ein Versuch, relativ kurz den Inhalt dieser Videos wiederzugeben. Und ich wollte das eben bewusst knapp und in einfachen Sätzen halten. Du probierst das jetzt zu präzisieren, was ja grundsätzlich richtig ist. Nur habe ich dann das Gefühl, werden diese Sätze dann wieder etwas lang und sperrig und vielleicht ein bisschen schwierig. Denn die Idee, die mir so im Hinterkopf schwebte, war eben einfach eine Sammlung von Sätzen zu haben, die man halt hinknallen kann, die halt jeder, der sich auch noch nicht so intensiv mit dem Geldsystem und so weiter beschäftigt hat, einfach lesen kann, verstehen kann, aha, okay, so sieht das also die AG-Geldordnung. Und ich denke, inhaltlich sind ja diese Sätze so nicht falsch, nur vielleicht zu oberflächlich oder vielleicht nicht präzise. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt schlimm ist, vor diesem Hintergrund. Plus eins. Ja, gebe ich dir durchaus recht. Dann wäre halt die Alternative, statt den Text zu ändern, so ein Disclaimer drunter zu schreiben. Also ein Hinweis, ja, wir sind uns bewusst, diese Ausarbeitung ist an dem und dem Punkt unpräzise, weil das und das. Ja, oder was mir heute durch den Kopf ging, man macht einfach nochmal eine Wiki-Seite zum Thema Boom-and-Bust-Zyklus und verweist dann hinterher darauf und auf dieser Wiki-Seite kann man dann die detaillierteren Erklärungen dann machen. Was mir nämlich so ein bisschen in den Videos fehlt, ist diese Frage, um die es eigentlich immer wieder geht, wer profitiert eigentlich am Ende von dem ganzen Spiel und auf welche Weise? Ich hatte das Thema Boom and Bust schon mal in der AG Wirtschaft vor einiger Zeit diskutiert und da würde ich dann sozusagen das als Steinbruch verwenden und da vielleicht so eine Wiki-Seite draus basteln und auf die könnten wir ja dann im Nachgang zu diesen 12 Sätzen verweisen für sozusagen weitere Informationen oder tiefergehendes oder weitergehendes. Ja, Boom Bust ist nochmal ein richtig dicker Brocken. Vor allem, weil ich das auch als, also bis jetzt, was da jetzt ist, geht es ja nur um diese Vermögenswerte, wo der Boom und Bust gibt. Aber Marx hat ja schon was erzählt, dass Boom und Bust auch normal im Kapitalismus ist, wegen Überproduktion und so, ne? Also da gibt es ja sowieso noch viel mehr zu erzählen. Und in die Richtung, die du jetzt meinst, vielleicht, naja klar, irgendwie Vermögensverteilung und so, damit hat das ganze Thema natürlich auch was zu tun. Das ist vielleicht noch ein dickeres Brett. Ja, gut. Also können wir gerne machen, dass wir da noch einen Disclaimer zuschreiben. Dann würde ich da einen Vorschlag machen oder du kannst ja auch einen Vorschlag einfach mal auf die Mailingliste rumschicken und dann stimmen wir nächste Woche drüber ab. Yes. Gut. Nochmal eine Frage zum Thema Aktien, weil das war sozusagen auch noch ein Thema auf der To-Do-Liste, die noch offen ist. Wir hatten damals die Diskussion darüber, ob Aktien nun Sachvermögen seien oder Finanzanlagen. Ich habe so das Gefühl, dass wir hierzu keinen Kaminabend mehr brauchen. Aber ich wollte mal in die Runde fragen, ob das ähnlich gesehen wird oder ob es da doch noch Diskussionsbedarf gibt. Kann man das vielleicht unterscheiden in Erstemission und alles danach? Ja, also ich würde halt sagen, ein Blatt Papier mit einem Betrag drauf ist ein Blatt Papier mit einem Betrag drauf. Ob ich den als erster kaufe oder als zweiter, ändert an dem Papier nichts. Das ist halt ein Papier mit einem Betrag drauf. Ich würde es halt deswegen, ich gebe dir schon recht, ich würde es halt deswegen nur unterscheiden, weil halt bei der Primäremission halt irgendwas auch in der Bankbilanz passiert. Ne? Alles Weitere danach ist für die Bank irrelevant. Ja, oder für das Unternehmen, das emittierende Unternehmen. Ja, genau, also da gibt's einen qualitativen Unterschied, aber nichtsdestotrotz bleibt die Aktie an sich ja in jedem Fall ein Finanztitel, also eine Finanzanlage. Also der Hintergrund dieser Diskussion war der, um nochmal das zu rekapitulieren, worum es damals ging. Es ging eben darum, dass die Eigentümer bei einer Aktie vorgeblich irgendwie haften, was sie bei anderen Titeln nicht tun. Und daraus wurde abgeleitet, dass eine Aktie eben eine andere Art von Wertpapier ist, was halt mehr Sachvermögenscharakter hat. Da habe ich eben probiert darzustellen, dass das im Prinzip alles nur Finanztitel sind mit eben unterschiedlichen Konditionen und Auszahlungsbedingungen und so weiter. Aber dass de facto der Aktionär wie auch der Kreditgeber im Prinzip gar nicht haftet. Also er kann natürlich seinen Einsatz verlieren, wie auch bei jedem anderen Finanztitel auch. Vielleicht ist der Risikolevel auch höher, das mag auch sein, aber es ändert von der grundsätzlichen Natur der Aktie als Finanzanlage nichts. Es bleibt ein handelbares Papier, das einen Zugriff auf zukünftige Zahlungen gibt. Punkt. Dass man das nun sozusagen unter Eigenkapital subsumiert und nicht unter Fremdkapital, ist eigentlich, sage ich mal, eine historische Betrachtungsweise aus der Schreinerwerkstatt. Für eine AG hat das Wort Eigenkapital im Prinzip keine wirkliche inhaltliche Bedeutung. Ein Aktionär ist insofern genauso Fremdkapitalgeber, der sein Vermögen in die AG einbringt, wie ein Fremdkapitalgeber, ein Kreditgeber, der halt in Form eines Kredites sein Vermögen in die AG einbringt. Sie haben halt einfach nur andere Bedingungen sozusagen, aber es bleibt, die gesamte Passivseite bleibt Fremdkapital eigentlich. Ja, ich möchte noch hinzufügen, sehe das auch so wie du, dass man leider sagen muss, es ist quasi nur eine Finanzanlage, mehr nicht, aber eigentlich hat die Aktie eigentlich den Sinn, eine Sachanlage zu sein. Man erwirbt einen Teil der Firma. Ja, und wenn die Firma pleite geht, steht eigentlich dann auch dem Aktionär dann zu, der da investiert hat, auch dementsprechend, ja, ein Teil dieser Firma, dem Anteil entsprechend, was er gekauft hat, mit nach Hause sozusagen zu nehmen. Aber das entschwindet mehr und mehr. Ja, man sieht das jetzt im Fall Kodak auch und so weiter, ja, wo die Aktionäre quasi gar nichts da bekommen, noch niemals einen kleinen ein Steinchen von der Firma und so weiter, sondern rein 0,0. Und insofern ist das eigentlich traurig. Da müsste man wieder neue Regelungen schaffen, um die Aktie als Sachanlage, also mit dem Bezug zur Realwelt, da wesentlich anders dementsprechend zu fördern. Also darüber habe ich jetzt weitgehend nicht drüber nachgedacht und so weiter, was eben Aktienkultur da auch betrifft. Da ist auch einiges im Argen, aber so, sage ich mal, ist einfach auch die ganze Wall Street nur ein Finanzanlagesystem, eine Art erweiterte Bank, an die dann eben auch Normalbürger dran teilnehmen können und so weiter, und leider nicht mehr. Ich meine, man hätte dadurch auch mehr auch machen können, dass es eben mehr verbunden wird mit der Realwirtschaft und vielleicht auch so einige Probleme lösen könnte, was aber jetzt durch diese schwachen oder nicht existierenden Regelungen einfach verwischt werden, diese Chance. Zwei Kleinigkeiten vielleicht, Patrick. Aktien müssen nicht gehandelt werden, ne? Weil du es gerade gesagt hast, werden gehandelt, müssen sie natürlich nicht. Und hier Bayern München? Nee, ich habe nur gesagt, Aktien sind handelbar. Ich habe nicht gesagt, dass sie gehandelt werden müssen. Man kann natürlich auch ein handelbares Objekt nicht handeln. Auch ein Gemälde ist handelbar, aber wenn ich es gerne behalten will, dann behalte ich es eben. Nee, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Es gibt auch Aktien, die sind nicht handelbar. Also da habe ich nicht die Wahl, ob ich es handeln will oder nicht. Ich darf es nicht handeln. Ich kann es nicht handeln. Das ist widerspricht so ein bisschen dem Grundgedanken der Aktie. Eigentlich ja, eben darum. Leider wird das eben oft missbraucht, ja. Und das geht mehr und mehr einher. Und trotzdem steht dann drauf Aktie und so weiter, obwohl es das so in dieser Form nicht ist. Und da müsste eigentlich auch aufgeräumt werden. Da müsste man auch wirklich mal Kamingespräche, Podiumsdiskussionen dran teilnehmen lassen, auch Mr. Dax vielleicht hier auch mal einladen und zu sagen, was ist eigentlich eine Aktie? Wie hat sich das im Laufe der Geschichte gewandelt? Ja, der reale Bezug geht durch diese Papiermengen, ja, die da herumkrassieren, die Inflation auch weiter fördern und so weiter, ja, von der realen Welt immer mehr verloren. Und eigentlich ist es ja eigentlich mal so gedacht gewesen, dass eine Aktie ja auch gerade auch die Arbeitnehmer, die ja in der Firma beteiligt oder da arbeiten, dass die dann richtig auch beteiligt werden und so weiter und dann auch sagen kann, okay, da ist ein Teil dieser Firma mir, und wenn die Firma pleite geht, also insolvent ist und so weiter, dann kann ich auch ein Stück mit nach Hause nehmen. Ja, und das sollte, oder wo man so sagen, das ist leider immer mehr und mehr verloren gegangen. Also ich nehme so ein bisschen mit, es gibt durchaus Diskussionsbedarf zu dem Thema. Allerdings. Und ich finde die Idee, vielleicht dazu mal einen Dritten einzuladen, auch gar nicht schlecht. Ich hatte ja diese eine Arbeit von diesem Juristen da mal als Link eingestellt zu dem Thema, der eben darstellt, dass Aktionäre eben keine Eigentümer der Firma sind. Also ich glaube, der Konflikt ist wahrscheinlich weniger auf Sachkapital oder Finanzanlage, sondern ist der Aktionär Eigentümer, in Klammern mit allen Rechten und Pflichten, oder ist er halt nur Eigentümer der Aktie, aber nicht Eigentümer sozusagen des Eigenkapitals der Firma und damit im Prinzip auch nicht haftbar für diese Firma. Und da wäre es vielleicht tatsächlich interessant, statt dass wir uns da untereinander zu ausmehren, da einfach zwei fachkompetente Juristen zu holen mit unterschiedlichen Ansichten und zu sagen, klopft euch und wir hören uns das Ganze mal an. Ja, jetzt bin ich sehr dafür, Meinungsbild bitte. Das wäre mein zweiter Punkt gewesen, den ich erzählen wollte. Dass es natürlich hier um eine Rechtsfrage geht und wenn man da einen Konsens haben will, dann muss man sich die Rechtsposition, die Seiten da vertreten, wahrscheinlich angucken. Ich habe davon keine Ahnung, insofern muss man sich überlegen, ob man da Leute zu holt, die da Ahnung von haben kann. Kennt denn irgendwer einen Juristen oder irgendwen, der sich mit dem Thema, also ich meine, Mr. Dax wäre ja so der klassische Aktienvertreter, Aber ich weiß nicht, inwieweit er da auf dieser Seite auch bewandert ist. Der hat sowieso keine Zeit, also. Aber Matthias hat ja Kontakt zu dem Robert Halver oder so. Der ist ja auch, der kennt sich, der ist ja von der Baderbank und so weiter. Der ist ja auch ein Aktienexperte, der ja auch immer kurz vor der Tagesschau oder sehr öfter vor der Tagesschau spricht und so weiter, der ja auch ein bisschen Systemdurchblick hat. Der könnte auch sicherlich auch erklären, wie sich eben auch die juristische Seite der Aktie verändert hat, wie da die Tendenzen sind und so weiter, wo eben halt dieser reale Bezug auch immer mehr vielleicht auch ausmanövriert wird, aus meiner Sicht. Ja, vielleicht gibt es ja auch da eine Statistik dazu, wo eben halt mehr und mehr Aktien über juristische Wege quasi nur zum Finanztitel mutieren und die reale Relation quasi dadurch links liegen gelassen wird, was viele Aktionäre dann auch selber nicht mehr wissen. Ja, wie jetzt hier zum Beispiel Fall Kodak, wo vielleicht Leute gedacht haben, naja, da kann ich ein Stück der Firma mit nach Hause nehmen oder zumindest eine kleine Kamera und so weiter, aber dem ist dann nicht mehr so. Okay, gut, dann sollten wir da auch in der Task, in der To-Do-Liste das dahingehend ändern, dass wir aus dem Kaminabend probieren, eine Podiumsdiskussion zu organisieren, und ich werde mal den Matthias irgendwie anschreiben, ob er denn da jemanden an der Hand hätte. Ich würde dann den Juristen da anschreiben, der die Gegenposition vertritt, der eben sagt, Aktionäre sind keine Eigentümer, sie sind allenfalls Eigentümer an der Aktie, aber nicht am Unternehmen. Und ich denke, das kann eine sehr interessante Diskussion für uns werden. Prima. Hat noch jemand was zu Sonstiges? Dann beende ich um 21.08 Uhr den offiziellen Teil der Sitzung. Beende auch gleich stopp, die Augen. Stopp. Ich wollte noch ganz kurz sagen, dass wir uns jetzt im Anschluss zusammensetzen nochmal. Ich weiß nicht, der Axel ist leider jetzt nicht da. Wegen der Idee, dass wir die Staatsanleihen auch zum Konsens machen. Und da wollten wir uns nochmal treffen. Also wer Lust hat, danach noch hier zu bleiben, können wir darüber reden. Also Staatsanleihen Konsens bin ich dafür. Aber du meinst wahrscheinlich die Wiki-Seite dazu, ne? Ja, klar. Okay. Dann schlage ich vor, dass wir dann einfach hier im Raum bleiben und das als Thema nehmen. Und wer irgendwas anderes besprechen will mit jemandem hier, kann ja ins Kaminzimmer gehen oder so. Und dann versuche ich jetzt nochmal, diesmal um 21.09 Uhr die Sitzung offiziell zu beenden, und anschließend könnt ihr dann über Staatsanleihen und so weiter diskutieren. Ich danke allen für die Teilnahme und bis nächste Woche. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.